Today we have a guest speaker. Heute haben wir einen Gastsprecher we'll bei introduce uns. In a little while. Und ich möchte ihn in Kürze vorstellen. But before I do, I'd like to share a couple testimonies from last week's service. Aber ich möchte gerne ein paar Zeugnisse mit euch teilen über den Gottesdienst letzte Woche. These are two emails I got this week. Und das sind zwei E-Mails, die ich diese Woche erhalten habe. One is from a teenager. Eines ist von einem Teenager. And he writes, und hey, er Pastor schreibt, Rob. Sagt, hey, Pastor Rob. Gestern Nacht den wahnsinnig guten Predigt. Yesterday after the incredible message, wollte ich dir noch zu zwinkern. I wanted to blink at you. Because you know, I said, at you. If you're receiving the Lord, just wink at me at the door. Weil ich gesagt habe, also wenn du Jesus annehmen möchtest oder angenommen hast in diesem Gottesdienst, dann blinzel mir am Ausgang so zu. So he says, vergaß das aber. And he said, but I forgot that. And deshalb zwinke ich dir jetzt. That's why I'm winking per, at you email now. Zu. Per email. Ich habe gestern das Gebet mit dir gesprochen und wurde dann im Laufen des spätesten oder später. I prayed with you yesterday evening, and during the later evening, I really was rewarded by God. Yeah, you can read that in German. Also im Laufe des späteren Abends wirklich durch Gott belohnt. Yeah. Ich habe seine Gnade gestern wirklich erfahren. Vielen Dank für diese wunderbare Predigt. Yeah, that's great, huh? Okay, this is another one, and I just say this because this is what we're praying for. Und ich erwähne das deswegen, weil ja das es das ist diese Sache ist, worum wir beten. Speaking with Vasily. Ich habe mit Vasily geredet. Before he left back to Russia last week. Bevor er letzte Woche wieder nach Russland ging. And he asked me, he says, if you were to ask the Lord for one thing, what would you ask for? Und hat mich gefragt, wenn du eine Bitte an den Herrn, nur eine Bitte an den Herrn richten könntest, worum würdest du beten? I said I would ask for wisdom to lead the church. Und ich habe gesagt, ich würde um Weisheit bitten, um diese Gemeinde zu führen. Like God would want. So wie Gott das will. And I said, what would you ask for? Und ich habe ihn dann gefragt, worum würdest du bitten? He says, the presence of God, always. Und er hat gesagt, dass die Gegenwart Gottes immer But bei mir ist. But that's what we also pray for. Und darum beten wir ja auch. And more than anything, that God's presence would be at every service. Mehr als alles andere ist es wichtig, dass die Gegenwart Gottes bei jedem Gottesdienst anwesend ist. Where two or three are gathered in his name, he's there. Wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, da ist er anwesend. And if we come by faith, und wenn wir im Glauben kommen, ready to receive, und bereit sind zu empfangen, the Lord is always ready to give. Dann ist der Herr immer bereit, auch zu geben. Now it says in Hebrews 4, in Hebräer 4 heißt es, for it says, beware lest a promise slip. Also gibt Acht, dass die Verheißung nicht vorübergehe. You can just read it, Hebrews 4:1. Beware lest the promise slip away. No, that's not 4:1. Hebrews 4:1. Ja, also gibt Acht, dass die Verheißung nicht vorbeigehe, vorüberziehe. Of entering into his rest. Um in seine Ruhe einzukehren. And it says that for some heard the message and received it by faith. Und es heißt, dass einige die Botschaft gehört haben und im Glauben annahmen. And it profited them. Und es brachte ihnen Gewinn. And others heard the same thing. Aber andere haben das Gleiche gehört. But it profited them nothing. Und es hat ihnen aber keinen Gewinn eingebracht. Because they did not mix it with faith. Weil sie es nicht mit Glauben gemischt haben. So it says in Hebrews 11 that. Und so steht in Hebräer 11. Without faith we cannot please God. Dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Because with faith we grab a promise. Denn im Glauben ergreifen wir ein Versprechen. And God responds to his promise. Und Gott antwortet dann auf sein Versprechen. So if we walk into, if we come and pray. Und deswegen ist es so, dass wenn wir im Gebet kommen. And more than anything, we are believing for the presence of God in our services. Und mehr als alles andere daran glauben, dass Gott hier anwesend ist. We will see God move. Dann werden wir auch erleben, dass Gott etwas Now, bewirkt. There's another email. Und hier ist noch ein E-Mail. This is from a lady. Das ist aus von einer, who's a mom? Von einer Dame, von einer Mutter. I want to share what happened Sunday evening. Ich möchte gerne mit dir teilen, was am Sonntagabend passiert ist. Sunday night's message was so amazing for me. Sonntagabend war die Botschaft so unglaublich für mich. It was as if God was sitting alone with me at church. Es war so, als ob Gott alleine mit mir in der Gemeinde sitzen and würde. And having this conversation. Und dieses Gespräch mit mir führte. Every word you preached was God speaking to me. Jedes Wort, das du gesprochen hast, war, als ob Gott zu mir sprechen würde. Answering questions that I had. Mir wurden Fragen beantwortet, die ich hatte. Been dwelling on for the past weeks. Und Fragen, die ich schon seit Wochen hin und her bewege. God brought in confirmation where I was doubting. Gott hat Bestätigung in die Sachen gebracht, wo ich Zweifel hatte. He gave me joy in the place of my sadness. Und er hat mir Freude gegeben anstelle meiner Traurigkeit. And peace where I had none. Und Frieden, wo ich keinen hatte. I had been questioning his promises. Ich habe seine Verheißungen in Frage gestellt. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Do not lean on your understanding. Stütz dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Seek ye first and everything will be added. Suche zuerst und alles andere wird euch hinzugetan. Well, I have been asking him if these promises really pertain to me. Ich habe ihn gefragt, ob diese Versprechen wirklich mir gelten. And if he really cared about my desires. Und ob es ihm wirklich wichtig ist, was ich mir wünsche. I questioned where he was. Ich habe in Frage gestellt, wo er war. Then he just dumped his love upon me. Und dann hat er mich einfach mit seiner Liebe überschüttet. It was so amazing, I could not stop to weep. Es war so unglaublich, dass ich nicht aufhören konnte zu weinen. From joy. Vor Freude. He confirmed his faithfulness to his promises by swearing upon his promises. Er hat seine Treue seinen Versprechen gegenüber gehalten, indem er bei seinem eigenen Versprechen geschworen hat. He confirmed his love by answering my questions by speaking through you. Er hat seine Liebe bestätigt, indem er meine Fragen durch dich beantwortet hat. I felt God so close. Ich erfühlte mich Gott so nahe. I felt his love. Ich spürte seine Liebe. And how much he cares for me. Und wie sehr er sich um mich bemüht. It was beautiful. Und es war wunderschön. And he gave me so much peace. Und er hat mir so viel Frieden geschenkt. How humbling. Wie demütigend war God das. Came down from heaven. Gott kam vom Himmel herab. And gave me a big fatherly love hug. Und gab mir eine große väterliche Umarmung. Praise him. Preist ihn. Isn't that beautiful? Ist das nicht super? And this is what we want every Sunday. Und das ist das, was wir jeden Sonntag wünschen. We want to come together and believe God for a manifestation. Wir möchten da zusammenkommen und daran glauben, dass Gott sich manifestiert. That changes lives. Manifestiert eine Manifestation, die Leben verändert. So thank you for praying. Danke, dass ihr betet. And if you have more prayer requests, I would love to pray for them. Und wenn ihr noch Gebetsanliegen habt, ich würde gerne dafür beten. Okay, so I'm going to introduce our speaker this morning. Ich möchte unseren Sprecher heute vorstellen. This is Beata's first pastor. Das ist Beatas erster Pastor. She got saved in his church when she was 16 years old. Sie wurde gerettet in seiner Gemeinde, als sie 16 Jahre alt war. Back in 1951. Das war 1951. No, I'm teasing. I'm just teasing. No, das war nur ein Scherz. Back in 1978, yeah. His name is Andrzej Bajinski. Andrzej Bajinski. He is a senior pastor of the largest church, actually evangelical church in Poland. Er ist der Leiter der größten evangelikalen Gemeinde in Polen. For the last 25 years. 25 Jahre schon. And then 2 years ago he gave it to someone else. Und vor 25 Jahren hat er diese Gemeinde übergeben. Vor 2 Jahren hat er diese Gemeinde and übergeben. And he is focusing on helping other churches to be healthy and grow. Und er konzentriert sich darauf, anderen Gemeinden zu helfen, gesund zu sein und zu wachsen. He's the president of the Fellowship of Independent Christian Churches in Poland. Und er ist auch der Präsident der unabhängigen Gemeinden in Polen. And he's been a Christian 41 years. Seit 41 Jahren ist er Christ. We both have something in common. Und wir haben eines gemeinsam. We both went to California. Wir waren beide in Kalifornien. And had our lives changed. Und dort wurde unser Leben verändert. The difference is that he went in 1995. Der Unterschied ist der, dass er 1995 dort war. I went in 2005. Und ich war 2005 dort. I went for 5 weeks. Ich war 5 Wochen. And he went for 10 months. Und er war 10 Monate drüben. And so when we had some nice fellowship last night. Also wir hatten gestern Abend schon sehr schöne Gemeinschaft. We're right on the same vein. Und sind wirklich da auf einer Linie. And he's just ahead. Und es ist nur so, dass er eben and voraus so I'm ist. Very thankful that I can spend time with him. Also ich bin sehr dankbar, dass ich Zeit mit ihm verbringen kann. And that he can speak to our church this morning. Und dass er heute zu uns sprechen and kann. And then we'll spend the whole day tomorrow with him and his wife. Und dann werden wir auch morgen noch den ganzen Tag and mit ihm und seiner Frau we verbringen. Also have Tomek here and Sabina. Und Tomek und Sabine sind auch da. Great to have you. And so, just come on up and tell us some more. Give him a big hand. Pastor Andrzej. Thank you very much, Pastor Rob, for this kind invitation. Vielen kind Dank, invitation to the church. Pastor Rob, für die freundliche Einladung in diese Gemeinde. There's definitely one thing I hate to do is speak in English. Es gibt wirklich eine Sache, die ich wirklich hasse, und das ist auf Englisch zu sprechen. And then even more I hate is to speak in English with translator. Und mehr noch als das hasse ich es, mit einem Übersetzer sprechen zu müssen. But I believe this is still better than to try for me to speak in Polish. Ich glaube, das ist immer noch das geringere Übel, als wenn ich auf Polnisch reden würde. Oh, I'm so glad I can be here in this church because I have heard so many good things about you. Ich bin so froh hier sein zu können, weil ich ja so viele gute Dinge über euch gehört habe. And I strongly believe that Vienna needs lots of this kind of churches like yours. Und ich glaube fest daran, dass Wien viele Gemeinden dieser Art braucht. I mean, it would be much better if you would be 10 times as big. Es wäre natürlich schön, wenn ihr 10-mal so groß wärt. But until you get there, aber you know, that there would be at least 10 times more churches like this. Wäre halt so schön, people can 10, have access to the gospel of Jesus Christ. Wenn es noch 10-mal so viele Gemeinden gäbe, dann die Leute Zugang zu Jesus Christus haben und dass man. Okay, what's your name? Greg. Okay. So just remind me from time to time that you are here, okay? Yeah. Please. Yeah. I wonder, do you pay your translators? No, okay, they're volunteers. Yes. The speaker pays them. So I won't make their life miserable here. I will try to do my best. Okay, I would like to share with you today a few things. Things which are very deep in my heart in the last a year. Ich möchte ein paar Dinge mit euch teilen, die ich im letzten Jahr schon sehr tief in meinem Herzen habe. And these are the things which God has developed in my soul, in my heart, very deeply, and especially last half a year. Das sind Dinge, die Gott in meinem Herzen bewirkt hat, auf sehr starke Art und Weise, und das war im letzten Jahr besonders so. But before we do this, I would like for you in a minute to watch a short video. Bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr euch ein kurzes Video ansieht. This is I brought with you, with us, a part of Poland, and since I am from Polish, and by the way, you know, when you said about this California thing, also als du da über Kalifornien geredet hast vorher. You were there just for 5 weeks. I was for 10 months because we Polish we learn slower, you know. Also du warst für 5 Monate dort. Ich war 5 Wochen. Ich war 10 Monate dort, weil wir Polen eben sehr langsam lernen. But I would like to bring a piece of Poland here, so you could listen and see just 5 minutes. We ask 3 questions also ich habe hier on the streets of Warsaw. Aus Polen mitgenommen, nur 5 Minuten lang, und das sind die Fragen, die wir da in Polen stellen. And the questions were, what are the greatest hopes of yours? Was sind deine größten Hoffnungen? What is the source of your hope? Was ist die die Grundlage deiner Hoffnung? And then we ask as a third, could it be that God could be a source of your hope? Und dann drittens haben wir die Frage gestellt, könnte es sein, dass Gott die die Quelle deiner Hoffnung ist? So when you'll be watching this video, please remember that the Polish nation, also wenn ihr das anschaut, denkt bitte daran, dass die Nation Polen is a most religious nation EU now. Die am meisten religiös geprägte Nation in der 95% EU. Of the Polish people say we are believers. 95% der Polen sagen, sie sind gläubig. Roman Catholic. Römisch-katholisch. We go to a church. Wir gehen in eine Kirche. 60-70% every Sunday. 60-70% gehen jeden Sonntag in die Kirche. And now, please let us listen and watch this. Jetzt wollen wir diese Befragung anschauen. Short video which shows you das ist das kurze Video, das euch zeigt, condition of the nation concerning the hope. Wie die Nation Polen Hoffnung sieht. And from our experience, it looks like there is no big difference whether these people are very religious or secular. There is no hope. Und für mich scheint es so, es ist egal, ob die Leute religiös sind oder säkular sind, sie haben keine Hoffnung. And even among the people who claim to be Christians and to know the facts about Christ, still, God is not the source of their expectations, of their hope. Und sogar die, die sagen, sie sind Christen und an Jesus glauben, ist Gott nicht die Quelle ihrer Hoffnung. So, one of our professors, a Catholic priest, a sociologist, also einer unserer Professoren, ein Soziologe, ein auch katholischer Priester. And then he wrote that Polish people are the people of deep faith in God. Er hat eine Untersuchung gemacht und ist darauf gekommen, dass die polnischen Menschen Menschen von tiefer Hoffnung sind. Tiefen Glauben sind, without Christian hope. Aber keine christliche Hoffnung besitzen. You ask people about God, they say, sure, there is God. Du fragst die Leute über Gott, die sagen, ja, sicher gibt es Gott. You ask the question, do you believe in heaven or hell? Du stellst die Frage, glaubst du an den Himmel, glaubst du an die Hölle? Most people say, you must be kidding. Die meisten sagen, sie machen wohl Scherze. There is no hope. Es no eternal Hoffnung. And not much for present life. Keine Hoffnung für zukünftige, für ewige Dinge und auch nicht für die Gegenwart. So because of this, we decided to do a project in Poland. Und auf dieser Grundlage haben wir uns entschieden, ein Projekt zu machen we in just Polen. Started this for seven next year. Und wir haben es gerade begonnen, in den nächsten 7 Jahren. All the evangelicals together, for the first time perhaps in the history of Poland, werden alle Evangelikalen gemeinsam, vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte we Polens, want to mobilize everybody in Poland who believes in Christ, wollen wir wirklich alle mobilisieren, die an Christus glauben, that we would present Christ as a real hope to the 21st century citizens of Poland. Und wir wollen Jesus Christus als echte Hoffnung darstellen für die Bewohner Polens im 21. Jahrhundert. On the screen you can see the logo. Auf der Leinwand seht ihr das Logo dazu. And what we try to do now is to make this logo as popular as in Poland as possible. Und was wir versuchen ist, dieses Logo so I believe in 2 years you will recognize this logo everywhere. Und ich hoffe, dass wir in 2 Jahren, dass das Logo überall erkannt werden wird. And as you see, it's not doesn't have any Christian connotations there. No cross, no wie fish. Wie ihr seht, es hat da keine christlichen Anlehnungen, Symbole. Es gibt keinen Fisch, kein Kreuz. White and red, which is Polish national colors. Es ist weiß und rot gehalten. Das sind die polnischen Nationalfarben. And it says real hope. Und es steht darunter steht richtige oder echte Hoffnung. And we hope with this, we hope provoke people in Poland to ask questions. Und wir hoffen damit Fragen hervorzubringen in Polen, dass die Leute echte Fragen stellen. I hope one day the journalist will say. What the hell is this real hope? Und wir hoffen, dass die Journalisten eines Tages fragen werden, was ist damit gemeint mit echter Hoffnung? And if I will be there, und wenn ich anwesend sein sollte, I will say not what, but who. Würde ich nicht sagen, nicht was ist die Hoffnung, sondern wer. And I already see this journalist says, who? Und ich sehe schon diesen Journalisten vor mir, der sagt, wer? And perhaps he thinks of one of the Polish politics, you know, who use the word hope most often. Vielleicht denkt sie dann an einen der Politiker, der das Wort Hoffnung oft im Mund führt. And I say, you really want to know who is a real hope for us? Und ich werde sagen, möchten Sie wirklich wissen, wer die echte yes. Hoffnung ist für so uns? I say, you know, Christ. Ja. I'm a Christian, wissen and Sie, a Christ is a real hope. Christus, ich bin Christ. Christus ist die echte Hoffnung. And I see his smile when he says, how come? Und ich sehe dieses Lächeln auf dem Gesicht, how wo der Journalist such fragt, a wieso? Wie kommen Sie auf diese Schlussfolgerung? And if he asks, I almost have to answer. If somebody asks me, I have to answer. Und wenn ich gefragt werde, dann muss ich antworten. So I say, you know, Christ died for me and rose again. Und dann sage ich, dass Christus gestorben ist für mich, dass er auferstanden ist, dass er mir ein neues Leben gegeben hat. Can you see how we think about this? Könnt ihr sehen, wie die Gedanken sich fortspinnen? That God would bless us with this. Und wir hoffen darauf, dass Gott uns damit segnen wird. People, evangelicals first, und dass wir als christliche Menschen. I hope that there will be lots of people of hope in Poland. Ich glaube, hoffe, dass als Resultat viele Leute neue Hoffnung haben in Polen. I'm sure you know that the leaders are the dealers of hope. Ihr wisst, dass die Leiter die Händler der Hoffnung sind. Dealer. Yeah, dealer. Yeah. Like a drug dealer, yes? Yeah. But the hope is not drug, okay? Also die Hoffnung ist jetzt we keine talk Droge, real hope. Sondern wir reden von echter Hoffnung. In the history, there were leaders. In der Geschichte gab es immer wieder Leiter, die Dealer dieser Hoffnung waren. Falsche Hoffnung. Classic would be Hitler. Der klassische Fall wäre Hitler. So you don't have to give a real hope, you give hope and people follow. Man muss ja keine echte Hoffnung geben, man muss nur eine Hoffnung geben und die Leute folgen dir nach. As a Christians, we want to point to Christ. Aber als Christen wollen wir auf Christus hinweisen und sagen, er ist die Hoffnung. Er ist die Hoffnung für die polnische Nation und für alle Länder der EU. Maybe also for Austria, I don't know about this. Vielleicht auch für Österreich. Ich weiß nicht. Do you think Christ could be the hope, a real hope for a Austrians? Glaubt ihr, dass Christus auch für Österreicher die echte Hoffnung sein könnte? Ich glaube, einige von euch sind nicht ganz überzeugt davon. Do you think that Christ is a real hope for Austrian as well? Glaubt ihr, dass Christus eine echte Hoffnung für Österreich ist? Some I see there, I mean, no response. Manche antworten maybe darauf nicht. Not a deep conviction. Maybe they have to think more about this. Diese tiefe Überzeugung ist vielleicht noch nicht da. Vielleicht muss man erst darüber nachdenken. In this Polish project, what we try to do is, first of all, to inspire Christians for praying. Aber in diesem Projekt möchten wir gerne Christen dazu inspirieren, personally dafür zu beten. And together, pray for Poland, for our people, for our neighbors. Persönlich, aber auch zusammen für unser Volk, für unsere Nachbarn zu beten. And then we would like to activate these people. Und dann möchten wir diese Leute auch gerne aktivieren. To get out of the nice chairs. Bewegen aus den gemütlichen Stühlen aufzustehen. Find the occasion to share Christ as a hope. Und eine Gelegenheit zu finden, Christus als Hoffnung zu teilen. And through this project we want also to teach evangelical, especially Christians, cooperate with each other. Durch dieses Projekt möchten wir auch die evangelikale Gemeinden lernen, miteinander zu kooperieren, zusammenzuarbeiten. I'm pretty sure here in Austria you have no problem with the cooperation between the Christian churches. Sicher, dass es in Österreich keine Probleme gibt zwischen den Gemeinden. But it's a little bit different with us. Aber mit uns, bei uns ist es etwas anders. So we try to stand together in this one particular. For this one particular subject, preach Christ. Also möchten wir in dieser einen Sache zusammenstehen, nämlich Christus zu predigen. Another point is we want to promote everything which belongs to Christ. Ein anderer Schwerpunkt ist, dass wir alles publik machen wollen, das zu Christus gehört. Promotion is a big word in Poland. Promotion ist im Augenblick ein großes Schlagwort in Polen. And some old evangelicals, you know, those from generations evangelicals. Manche alte Evangelikale. Are you going to promote Christ? Möchtet ihr wirklich Christus promoten? Does Christ needs our promotion? Braucht Christus unsere Promotion? You know, I believe he needs to be preached. Ich glaube daran, dass er gepredigt werden preaching muss. Or promotion, whatever. Und man kann es Predigen oder Promotion nennen. Aber die Menschen müssen wissen, dass sie Christus brauchen und dass Christus da ist. And finally, the fifth word is a transformation. We really believe that the gospel brings a transformation to the human hearts. Und das dritte Schlagwort ist die Umformung, die Erneuerung. Wir glauben wirklich, dass the communities of families and the churches. Dass das Evangelium das Herz verändert, die Gemeinden verändert. And we hope that maybe history will repeat itself one more time. Und wir hoffen darauf, dass sich die Geschichte einmal wiederholen wird. Now, dear friend of mine who lives in the Netherlands. Guter Freund von mir, der in den Niederlanden lebt. Wrote a book. Hat ein Buch geschrieben. A book on hope. Ein Buch über die Hoffnung. And gave me this half a year ago or so. Und er gab es mir vor etwa einem halben Jahr. We started to translate this into Polish. Und wir haben begonnen, das Buch auf Polnisch zu übersetzen. But in his book, he wrote something like this. Aber in seinem Buch schreibt er Folgendes. What had made Europe? Was hat Europa zu Europa gemacht? Have you ever thought what had made Europe? Also was hat Europa zu Europa gemacht? There is no continent of Europe. Es gibt ja keinen Kontinent Europa. Like continent. There is a huge continent of Asia. Es gibt einen riesigen Kontinent, der Asien heißt. With a small tail. Mit so einem kleinen Fortsatz, so eine kleine Halbinsel, ganz im Westen, und wir nennen sie Europa. The old Europeans were devoted pagans and animists. Die alten Europäer waren Heiden und Animisten. Gods and goddesses whose name and identities were often linked to the ancient Babylon, Egypt and the East Coast. Sie haben Götter verehrt und Göttinnen, die also ursprünglich aus Babylon und aus dem Nahen Osten kamen. And what have made Europe Europe? Und was hat jetzt Europa zu Europa gemacht? The simple answer is that about 2000 years ago. Die einfache Antwort ist die, dass vor etwa 2000 Jahren dedicated messengers came to Europe. Hingegebene Missionare, also Jünger kamen, nach Europa kamen. With a book. Boten kamen mit einem Buch. That told a story. Ein Buch, das eine Geschichte erzählte. A story that brought hope. Eine Geschichte, die Hoffnung brachte. And transformed European societies. Und die europäischen Gesellschaften veränderte. And Europe was born. Und so wurde Europa geboren. And I just leave this to you to guess what book and what story was told. Und ich lasse das einfach euch, welches Buch und welche Geschichte das war. I believe we all know the Bible is a transforming has a transforming power because this is the word of God. Ich denke, wir wissen alle, dass die Bibel eine umwandelnde Macht hat, denn sie ist das Wort Gottes. And nothing changes the life of people so much like a message, a simple message about Christ. Und nichts verändert das Leben von Menschen so sehr wie eine einfache Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus. And this friend of mine. Und dieser Freund von mir wrote in his book also such a word which read to you. Er hat auch etwas in seinem Buch geschrieben und das möchte ich gerne zitieren. A story of Jesus has been the single greatest influence in shaping Europe's past. Die Geschichte von Jesus Christus war die wichtigste umformende Sache in der Geschichte Europas. Why should it not be also why should it not also be the single greatest influence in shaping Europe's future? Warum sollte es nicht auch die einflussreichste Größe sein, um die Zukunft Europas zu gestalten? And when I talked to this friend, und als ich mit ihm sprach, he said, you know, Andrew, I am amazed. Hat gesagt, weißt du, ich bin wirklich erstaunt darüber. Nobody looks to their Christian churches for hope. Dass keiner sich in Europa nach den christlichen Gemeinden sieht, wenn es um Hoffnung geht. Where did we lost the hope? Was ist passiert? Wo haben wir sie verloren? Why people in our societies are not looking to us as a people of hope? Warum schauen die Leute nicht auf uns als Volk der Hoffnung? As a communities of hope. Als eine Gemeinschaft der Hoffnung. Why not? Warum ist das nicht so? Is it something lost? Ist etwas verloren gegangen? We love to talk about us, ourselves as a communities of faith. Wir lieben es, über uns zu sprechen in Bezug auf Gemeinschaft des Great. Glaubens. Without faith, you God doesn't kind of like you very much. Yes. Das ist großartig, denn es ist nicht möglich, Gott ohne Glauben zu gefallen. We love to think of ourselves as the communities of love. Und wir lieben es auch Gemeinden als Gemeinschaften der Liebe darzustellen. What about hope? Aber was ist mit der Hoffnung? Those who give hope, die Hoffnung geben, they lead. Das sind die führen, leiten. There is a spiritual promised land in front of all of us. Es gibt so ein geistliches Land der Verheißung, das vor jedem von uns there liegt. There are personal, I would say, personal spiritual promised lands. Es gibt ganz persönliche verheißene Länder, die there are promised lands for our families. The promised lands where we've never been there. God has promised us, but we did not reach this point. Es gibt ein verheißenes Land für unsere Familien zum Beispiel, aber wir sind dort noch nicht eingegangen. And I believe there are promised lands for the churches. Und ich glaube auch, dass es so ein verheißenes Land für Gemeinden gibt. And unfortunately, most of the churches are wandering rather on the desert than going to the spiritual promised lands. God has promised. Und traurigerweise gehen viele Gemeinden noch in der Wüste spazieren, anstatt in das verheißene Land einzuziehen. I love Bible because it teaches me so much about life as it is, not as I would like it. Und ich liebe es, so sehr in der Bibel zu lesen, weil sie mich über das Leben lehrt, wie es ist und nicht wie ich es gerne sehen möchte. So as you see, I have many reasons why to have a desire to be a person of hope. Ihr seht also, dass es viele Gründe für mich gibt, eine Person der Hoffnung zu sein. I wonder if there would be a cameraman on the outside of this building. Und ich frage mich, the worship service. Wie es wäre, wenn vor dem Gebäude ein Kameramann stehen würde und am Ende des Gottesdienstes. And somebody comes to you with the same question, three questions. Und am Ende des Gottesdienstes kommt jemand auf euch zu auf der Straße. For your life. Und würde euch fragen, deine größte Hoffnung für dein Leben. And the source of this hopes for your life. Und die Quelle deiner Hoffnung. And is there a connecting point between your hopes and God? Can Christ be a real source of your hopes? Und gibt es eine Verbindung zwischen Gott und deinen Hoffnungen? Kann Christus diese Quelle der Hoffnung sein? Okay. But the most important in our Christian lives. Aber das Wichtigste in unserem christlichen Leben. Is what not what we think, but what God thinks of us. Ist nicht das, was wir über uns denken, sondern was Gott über uns denkt. So now there will be a challenge for your interpreter, for the interpreter. Und jetzt gibt's eine Herausforderung für den Übersetzer. But I would like to make maybe one maybe two dozen of the Bible verses. Also ich möchte ungefähr 2 Dutzend Bibelverse zitieren. Don't even try to remember. Just please listen carefully to the words. Don't pay attention to where it comes from. Just versucht euch gar nicht zu merken, wo diese Verse stehen, sondern lasst es einfach auf euch wirken. Job called, "Where then is my hope?" Hiob hat gesagt, wo ist nun meine Hoffnung? Psalmist wrote, der Psalmist, "Find rest, O my soul, in God alone. My hope comes from Him." Sei stark und sei zuversichtlich. All deine Hoffnung kommt vom Herrn. Alle, die ihr hofft auf den Herrn. Isaiah wrote, "But those who hope in the Lord will renew their strength." Jesaja, die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft. And Jeremiah, I like this verse. Jeremia. "For I know," these are the words of God. "For I know the plans I have for you." Die Worte Gottes, denn ich weiß, was für Pläne ich für euch habe, Gedanken ich über plans habe. To prosper and not prosper you and not to harm you. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Plans to give you hope and future. Gedanken, die euch Hoffnung und Zukunft geben. You know, God has always in his mind hope to give us hope and the future. Gott hat immer für uns eine Hoffnung und eine Zukunft. And Matthew wrote these words of Christ when he said. Und Matthäus hat diese Worte geschrieben über In his name the nations will put their hope. Über Jesus hat gesagt, in a Messiah name. In seinen Namen werden die Nationen hoffen. If I'm right, aber wenn ich richtig liege, don't put their hope in Christ yet. Dann ist es so, dass Österreicher generell als Nation ihre Hoffnung nicht auf Christus setzen. And the Polish people don't put their hope in Christ. Und die Polen setzen auch ihre Hoffnung nicht auf Christus, noch nicht. In Romans, Paul wrote. Im Römerbrief schreibt Paulus. For everything that was written in the past was written to teach us. Denn alles, was in der Vergangenheit geschrieben wurde, ist für uns aufgeschrieben. So that through endurance and encouragement of the scriptures we might have hope. Dass wir durch Ausharren und Ermutigung durch die Schriften Hoffnung haben. The best book of on hope. Das beste Buch über die Hoffnung. Sometimes it has a black covers also. Manchmal hat es auch einen schwarzen Umschlag. But it's the same book, Bible. Aber es ist das gleiche Buch. Es ist die Bibel. And Paul also says, "May God of hope fill you with joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Paulus schreibt auch: Möge der Gott der Hoffnung euch erfüllen mit aller Freude und Frieden. Dass ihr auf ihn vertraut, sodass ihr überfließend seid mit Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. The source of hope, Bible. Die Quelle der Hoffnung, die Bibel. And the Holy Spirit, the source of an overflowing of hope. Und der Heilige Geist, die Quelle einer überfließenden Hoffnung. No spirit living in us. Kein Geist, der in uns lebt. No hope. Dann ist auch keine Hoffnung da. Therefore, since we have such a hope, we are very bold, wrote Paul. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, sind wir zuversichtlich. I tell you, my job in this real project Poland. Meine Aufgabe in diesem ganzen Projekt in Polen is to contact bishops and all the heads of the churches, evangelical churches, but not only evangelical churches. Besteht darin, Bischöfe zu kontaktieren, alle Leiter der evangelikalen Gemeinden, aber nicht nur der evangelikalen Gemeinden. Invite them to the project. Sie einzuladen zu diesem Projekt. And I tell you, sometimes to visit some of the bishops, you know, und ich sage it takes courage. Es ist manchmal, es braucht viel Mut, hinzugehen zu so einem Bischof. No, I have a title where it's kind of bishop. Yeah. Ich habe. Achso, er denkt sich, ich habe einen Titel, ich bin eine Art Bischof. But you know, when you meet some of those real bishops. Aber wenn man diese echten Bischöfe dann vor sich hat. I visited one of those, invited him to the project. Und ich war bei einem von denen. Prince Bishop, you can become a man of hope for thousands of people. Und ich habe gesagt, Sie könnten der Mann der Hoffnung sein für tausende Menschen. He looks at me, his eyes were big. Und er schaut mich an und seine Augen wurden immer größer. And I just looked at him and said, und ich habe ihn angesehen und gesagt, may I pray for you? Darf ich für Sie beten? I said, oh, sure, we can pray. So I just pray that God will bless him and make him a blessing for many. Und so habe ich gebetet, dass Gott ihn segnet, dass ein Segen sein würde für viele. Look at me in the eyes, you know, which express everything. Und hat mir die Augen gesehen, das hat Bände gesprochen. In the Ephesians, Paul wrote, and he said, I praise you and I thank God for your faith and your love. Und im Epheserbrief heißt es, ich rühme euch und für euren Glauben und für eure Liebe, that your eyes would be open so you may know the hope to which you were called. Aber ich bete auch dafür, dass eure Augen geöffnet werden mögen, dass ihr die Hoffnung erkennt. I hope your eyes are open. Ich hoffe, dass eure Augen offen sind für die Hoffnung. Mein Vorschlag wäre, dass ihr ab und zu mit Pastor Rob sprecht and just, make him to preach more on hope. Und ihn bittet, dass er einfach mehr über Hoffnung predigt. I tell you, in the past, I underline, highlight in my Bible many verses in colors. I have a special system. In meiner Bibel sind viele Bibelstellen hervorgehoben in verschiedenen Farben. Ich habe da so ein System entwickelt. Faith, love, love with red, faith with blue. Also Glaube ist blau und die Liebe ist rot. It helps me to find important verses. Und es hilft mir, wichtige Verse wiederzufinden. And you know what? I realize I had no one highlight. Und wisst ihr was, mir ist dann aufgefallen, dass ich keine Farbkurs für Hoffnung hatte. 30 Jahre lang bin ich nun Prediger. Und ich hatte keine Markierung für Hoffnung. Ein hoffnungsloser Fall. But now my Bible is green. Aber jetzt ist meine Bibel grün geworden. There's so much about hope, and I encourage you, talk to your pastor, you know. Es gibt so viel über Hoffnung da drin. Und sagt ihm das bitte, Herr. Because we want to be a people of hope. Bitte gib uns mehr, sag uns mehr über die Hoffnung. Wir möchten ein Volk der Hoffnung sein. And we want to be a congregation where whole Vienna would think of us, oh, they are the people of hope. Und wir möchten so eine Versammlung sein, wo sich die ganze Stadt Wien denkt, das ist eine Versammlung of hope for Vienna. Das ist eine Gemeinde der Hoffnung für Wien. Not a small unimportant. Nicht so eine kleine, unbedeutende. But wonderful. The barriers of hope. Sondern eine wunderbare, eine Säule der Hoffnung. And of course, Paul talks about Christ being our hope. Und natürlich spricht Paulus auch darüber, Christ dass Christus unsere Hoffnung, the hope of glory. Christus in euch, die Hoffnung Jesus der Herrlichkeit. Christ, our hope. Jesus Christus, unsere Hoffnung. And the author of Hebrews says, for the law have made nothing perfect. Im Hebräerbrief steht, das Gesetz hat nichts vollkommen gemacht, sondern eine bessere Hoffnung wurde eingeführt, durch die wir Gott nahen. And Peter, the apostle, und Petrus, if somebody is Catholic, listen carefully now, because also wenn jemand katholisch ist, talking. Bitte dann hört genau zu, der erste Papst spricht always hier. Always be prepared to give answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Seid alle Zeit dazu bereit, Antwort zu geben, wenn euch jemand fragt, auf den Grund der Hoffnung, die in euch ist. You know, you and I, we are responsible to give answer for the reasons why in the world you have hope in God. Denn wir sind verantwortlich dafür, eine Antwort zu geben, wenn wir gefragt werden, warum wir unsere Hoffnung auf Christus setzen. And everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure. 1. Johannes 3, jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich, so wie er rein ist. I wish I would have another hour. Ich wünschte, ich hätte noch eine Stunde Zeit. And tell you more about in depth about the hope. Und euch noch mehr sagen über die Hoffnung. But I hope I encourage you enough to read the Bible again and aber ich hoffe, find out ich habe everything genug there is about hope. Die Bibel neu herzunehmen und herauszufinden, was da alles über die Hoffnung drin steht. And I hope you have enough material to get encouraged. Und ich hoffe auch, dass ihr genug Material habt, um ermutigt zu werden. To be a person of hope. Eine Person der Hoffnung zu sein. The people who need hope come to you. Dass Menschen, die eine Hoffnung suchen und brauchen, zu euch kommen. And I hope that you have auch, enough material to become a congregation of hope. Dass genug da ist, dass ihr eine Gemeinde der Hoffnung werdet, eine Gemeinschaft von Leuten der Hoffnung. For Austria, für Österreich, United Europe, für das Vereinigte Europa, whole Europe, für ganz Europa. And to the ends of the earth. Und auch bis an die Enden der Erde. You know, because God is God of hope. Weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. And Christ is the best hope Christians have. Und Christus ist die beste Hoffnung, die Christen haben. And of course we need to become a people of hope. Wir müssen natürlich ein Volk der Hoffnung werden. And the churches need to become a community of hope. Und die Gemeinden müssen Gemeinschaften der Hoffnung werden. Would be great if the nations would become the nations societies of hope. Aber wie großartig wäre es, wenn ganze Länder Länder der Hoffnung würden, ganze Gesellschaften. In this project we pray for and we ask God and we work towards there is 13.5 million households in Poland. In diesem Projekt arbeiten und beten wir dafür. Es gibt 13,5 Millionen Haushalte in Polen. 38 million people. 38 Millionen Einwohner. Another 10 million Polish people living abroad. Und es gibt noch 10 Millionen Auslandspolen. So we decided we'll try to get to every home with a Real Hope magazine. Und wir haben uns vorgestellt, jeden Haushalt zu erreichen mit einem mit einer Broschüre, echte Hoffnung. And the Real Hope story, which is the Gospel of John. Und die Geschichte der echten Hoffnung, nämlich dem Johannesevangelium. And if we cannot do anything more than this, und wenn es uns nicht gelingt, mehr als das zu tun, at least we get to homes and say, okay, try if Christ can be your hope as well. Dann haben wir wenigstens versucht, den Leuten zu sagen, versuch es doch, ob Christus deine Hoffnung sein so könnte. Please pray for us also, as you mentioned Poland from time to time. Also bitte betet auch für uns, wenn ihr Polen erwähnt. Also brought some of the small stickers with this logo. If you would like, when you go back, take one and put somewhere, maybe on the refrigerator. Ich habe auch so ein paar so Aufkleber mitgebracht. Vielleicht nehmt ihr euch einen mit und klebt ihn an den Kühlschrank. And as you see this, you say, oh, we'll pray for hope. Und wenn ihr das seht, dann denkt daran. Dann werden wir für diese Hoffnung beten. People, und auch für diese Leute in Polen. But you know what? I would like to finish with one more verse. Ich möchte noch mit einem Vers schließen. When I open this Bible, wenn ich diese Bibel öffne, on the first verse of the Bible, beim ersten Vers der Bibel, there is a picture of God which I like the most. Dann ist dort ein Bild von Gott, das mir am besten gefällt. Maybe this is because this creator of everything became also my father at a certain point of life. Vielleicht liegt es daran, dass dieser Schöpfer aller Dinge zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben auch mein Vater wurde. And please let me read to you one verse. Und ich möchte einen Vers lesen. First verse. Den ersten Vers. Now the earth was formless and empty, and darkness was over the surface of the deep. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. And the Spirit of God was hovering over the waters. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. And you may ask, what it has to do with the message of hope? Ihr fragt euch vielleicht, wo liegt hier die Botschaft der Hoffnung? Was hat das I damit want zu tun? You to know that this is these three words. Ich möchte, dass ihr wisst, formless, which is chaos. Es gibt hier drei Worte. Emptiness and darkness. Chaos, Leere und Finsternis. Do you know the worst condition? Kennt ihr den schlimmsten Zustand, in den ein Mensch kommen kann? The world can be in, oder in dem die ganze Welt sich befinden where kann? There is chaos, wo es Chaos gibt, emptiness, Leere and everything covered with darkness. Und alles ist mit einer Dunkelheit umhüllt. Hopeless situation. Das ist eine hoffnungslose Situation. Except there is Holy Spirit of God hovering over this. Es sei denn, es gibt den Heiligen Geist, der über all diesem schwebt. And God says, please give me 6 days. Und Gott sagte, gebt mir bitte 6 Tage Zeit. And you will see how I can do from chaos, I will do cosmos. Und ihr werdet sehen, wie es vom Chaos zum Kosmos kommt. From disorder to order. Und wie es von der Unordnung zur Ordnung kommt. From emptiness to fullness. Wie aus Leere Fülle entsteht. And from dark und aus Dunkelheit bright, full of colors. Heller light. Schein und volle Farben. You know, for some people, God is like the one who loves chaos. Für manche ist es so, dass Gott emptiness einer ist, der Chaos, Leere and covered with dark. Und liebt und alles mit Dunkelheit umkleidet. But when I read this, I say, wow, this God is God of hope. Aber wenn ich das hier lese, dann sehe ich, dass Gott wirklich ein Gott der Hoffnung ist. You know, it doesn't matter what's the chaos in your life. Wisst ihr, es ist egal, wie das Chaos in eurem Leben aussieht. It doesn't matter how empty is your life, your soul. Und es ist auch nicht so wichtig, wie leer eure Seele sich fühlt. It doesn't matter what kind of darkness you sit in. Es ist auch unwichtig, in welch großer Finsternis ihr euch befindet. God comes. Gott kommt. And he says, give me some time. Und er sagt, gebt mir etwas Zeit. Allow me to work a little bit on you. Lass mich etwas an dir bewirken. And you won't recognize yourself. Und du wirst dich selbst nicht wiedererkennen. God comes to the community, to the church. Gott kommt zur ganzen Gemeinde. And he sees so much sometimes chaos in our churches. Und er sieht oft so viel Chaos in einer Gemeinde. So many things which have to be in different order done. So viele Dinge, die anders sein müssten. And there is sometimes so much emptiness in our churches. Und manchmal auch so viel Leere, die da ist. And even darkness. Und vielleicht sogar Dunkelheit. And God says, give me a little bit of time. Und Gott sagt, gebt mir etwas Zeit. Now make you a community full of life and light. Und ich möchte euch zu einer Gemeinschaft machen, die voller Leben und voller Licht ist. We have a great God. Wir haben einen großartigen Gott. In Christ Jesus, he is our only hope. In Christus Jesus liegt unsere Hoffnung for allein. Now and forever. Jetzt und auch für die Ewigkeit. Let us bow our heads. Wir wollen unser Haupt neigen. Father God, we just come to you now. Vater Gott, wir kommen jetzt with zu dir. Praise and thanksgiving. Mit Dank und Preis. And Father, we just cannot express this how thankful we are. Und wir können gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir sind. For sending us your Son, Christ Jesus. Dass du uns deinen Sohn Jesus Christus geschickt and hast. For the order which he brought. Und für die Ordnung, die er hergestellt and for the fullness he brought. Und für die Fülle, die er gebracht and hat. For the light he became to us. Und für das Licht, das er für uns geworden ist. And Father, we just ask you today, und Herr, wir bitten dich heute, that you would make us also the people of hope. Dass du uns auch zu einem Volk der Hoffnung machst. Whenever there is chaos, that we would be the agents of the cosmos. Wo immer es Chaos gibt, dass wir Agenten oder Fürsprecher des Kosmos werden. Father, whenever there is emptiness, would be the one who bring your fullness. Wo immer Leere sein möge, Herr, dass wir Fülle bringen können. Please bless us. Bitte segne du uns. And make us a blessing for many. Und mach uns zu einem Segen für viele. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Hope. Hoffnung. It's a great message, isn't it? Ist doch eine großartige Botschaft, oder? Did you just kind of see Austria before your eyes and? Habt ihr so vor eurem geistigen Auge Österreich gesehen? Bringing hope to so many people. Einfach Hoffnung, die zu so vielen Leuten kommt. That's what our house is all about. Das ist das, worum es bei uns geht. It's what the kindergarten is all about. Darum geht's im Kindergarten. The MCA school. In der MCA. I would like to pray now for a moment. Ich möchte einen Moment. If you feel like you're in a hopeless situation. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich in einer hoffnungslosen Situation befindest, dann können wir auch für dich beten. Father in heaven, Vater im Himmel, your word says that all things lie naked before you. Dein Wort sagt, dass alle Dinge offenbar sind vor dir. And we are here. Und wir sind hier. And you see each one of us. Und du siehst jeden einzelnen von uns. Father, I pray that this message of hope would be so much a part of our lives. Herr, ich bete dafür, dass diese Botschaft der Hoffnung ein echter Teil unseres Lebens wird. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand da. You've never received Jesus. Und du hast Jesus noch nie angenommen. If you died this morning or today, und wenn du heute Morgen oder heute sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Do you have any hope of eternal life? Hast du diese Hoffnung des ewigen Lebens? The Bible says that Jesus is the Lamb of God. Die Bibel sagt, dass Jesus das Lamm Gottes ist. He takes away the sins of the world. Dass ihn wegnimmt die Sünde der Welt. And that through him we have eternal life. Und dass wir durch ihn ewiges Leben haben. The Bible calls it a living hope. Die Bibel nennt es eine lebendige Hoffnung. Pray with me this morning. Bete mit mir heute Morgen. Say, God, come into my life. Und sag, Gott, komm in mein Leben. Give me hope. Gib mir diese Hoffnung. Take away my guilt. Nimm die Schuld von mir. My sin. Meine Sünde. Cleanse my conscience. Und reinige mein Gewissen. Fill me with your peace. Erfüll mich mit deinem Frieden. Jesus, be my savior. Jesus, sei mein Retter. Show yourself to me this morning. Zeig dich mir heute Morgen. If you'd like us to pray, just you can stand up now. Und wer möchte, könnte jetzt aufstehen. Is there anyone else? Nobody's looking. You can just stand up. Keiner sieht es. Man kann sich frei fühlen, aufzustehen. Okay. Is there anyone else? Lord, I need hope in my marriage. Ist noch jemand da, der sagt, Herr, ich brauche Hoffnung für meine Ehe. I need hope with my children. Ich brauche eine Hoffnung für meine Kinder. I need hope with my finances. Eine Hoffnung für meine finanziellen Dinge. I need hope for my mom and dad. Ich brauche Hoffnung für meine Mutter, für meinen Vater. I need hope with my walk with you. Ich brauche Hoffnung für meinen Weg mit dir, Herr. I need hope at work. Ich brauche Hoffnung für meine Arbeit. I need hope with my sickness. Ich brauche Hoffnung für meine Krankheit. And let's all pray. Wir wollen alle gemeinsam beten. For this country. Für dieses Land. Lord, your word says. Herr, dein Wort sagt. That we rejoice in tribulation. Dass wir uns freuen können in Trübsal. Because tribulation produces patience. Weil Trübsal Geduld hervorbringt. And patience produces experience. Und Geduld Erfahrung. And experience produces hope. Und Erfahrung Hoffnung. And hope never leaves us ashamed. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Because your love is in our hearts. Weil deine Liebe in unseren Herzen ist. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. That was given to us. Der uns gegeben wurde. Lord, we pray for this week. Herr, wir beten für diese Woche. That this message of hope would so fill our hearts. Dass diese Botschaft der Hoffnung uns so sehr das Herz füllt. That we don't let it out of our minds. Dass wir sie nicht aus unseren Gedanken lassen. Father, I pray for each one standing today. Herr, ich bete für jeden, der heute Morgen steht. Lord, your word says. Dein Wort sagt. If you abide in me. Wenn du in mir bleibst. And my word abides in you. Und mein Wort in dir. You can ask anything. Dann kannst du bitten, worum du auch willst. And you said you would do it. Du hast gesagt, du wirst es tun. So Lord, we speak hope into hearts today. Und so sprechen wir Hoffnung heute in Herzen into hinein. Lives. In das Leben financial hinein. Hope. Finanzielle Hoffnung. Hope in the marriage. Hoffnung für die Ehe. Hope with the kids. Für die Kinder. Hope with the job. Hoffnung in der Arbeit. Hope with our testimony. Hoffnung für unser Zeugnis. Hope for our mom and dad. Und Hoffnung für unsere Vater, for für unsere grandparents. Mutter, für unsere Großeltern. For our friends. Für Freunde. Our colleagues at work. Und für Kollegen an der Arbeitsplatz. Hope for ourselves. Hoffnung für uns selbst. That we would be disciples. Dass wir Jünger sein würden. That we would have courage. Dass wir Mut haben. That we would be a testimony. Dass wir ein Zeugnis sind. We would be the salt of the earth. Dass wir das Salz der Erde sein würden. The world. Das Licht der Welt. Time is short. Die Zeit ist kurz. Lord, we pray for our testimony as a community. Herr, wir beten für unser Zeugnis als Gemeinschaft. That we would shine as a lighthouse. Dass wir wie ein Leuchtturm leuchten mögen. For the building project. Durch das Gebäudeprojekt. That it would continue to go smooth and. Wir beten, dass es fortfährt, so glatt zu gehen. And that it would be such a hope, Lord, for us. Und dass es auch so eine Hoffnung ist für uns. People, dass Menschen gebracht werden können. To come to know you. Um dich kennenzulernen. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.